Ich schreib mein Leben auf, tauch in deiner Gegend auf. Bitte ein paar Bars und sag dir nur, die Schwachen geben auf. Ihr seht es auch, du kannst einfach weiter deinen Gegnern drohen. Oder du gibst einen Fick, geh weiter deinen Weg nach oben. Yes, ich will ehrlich sein, ich will nicht wie jeder rappen. Ich brauch kein Büro, kein Schreibtisch und keinen Ledersessel. Ich brauch kein Image, ich weiß kein Scheiß und euch keinen Weg versprechen, den ich nicht halten kann. Was VIP, mir geht es bestens eher. Doch ich will nicht einfach weiter über Sterne schreiben. Ich will nach Sternen angreifen. Ich geh auch durch schwere Zeiten. Was? Guck, ich ernte Neid, ernte Dank, sterb allein. Leb allein mein Leben, weil ich einfach der bin, der ich greif. Ich stell die Flaschen weg und hör auf Scheiße zu reden. Ich will den Himmel sehen, bevor ich das Zeitliche segne. Ich steh hier, einfach reden, einfach ich, einfach leben werden. Lass ich du, dass du mir was erzählst, ich hab nicht Zeit für dich. Und du sagst mir alles, was du tust, ist Leben um zu sterben. Doch keiner von euch kann mich stoppen auf meinem Weg zu. Was wollt ihr Punks mir erzählen? Schaut her, ihr steht unten leer. Was es heißt, auf alles zu scheißen, was ihr redet und erklärt. Du sagst mir alles, was du tust, ist Leben um zu sterben. Doch keiner von euch kann mich stoppen auf meinem Weg zu den Sternen. Was wollt ihr Punks mir erzählen? Schaut her, ihr steht unten leer. Was es heißt, auf alles zu scheißen, was ihr redet und erklärt. Stimmt, ich bin nur einer von tausend Selbstdarstellern, der die Welt verändern wollte. Doch das Geld war schneller und ich selber will meine Jungs nicht in Volkswagen sehen, sondern Labels, die meinen Penis auf die Goldwaage legen. Ich bin so hungrig, als hätte ich noch nie im Leben gegessen, ihr Hunde. So wie ich könnte ihr im Leben nicht rappen. Warum soll ich mich anstrengen? Du brauchst nicht mal keinen Sound, du genug Freaks, die auch bereit sind, deine Scheiße zu glauben. Sobald ich genug hab, kauf ich mir eine Frau. Doch bis dahin nehm ich weiter auf und geh einseits zum Himmel, ich reich sicher mir ein Platz in deinem Herz. Es geht um Freundschaft, wir teilen Freude, teilen Schnaps und teilen Stress. Ich bleib beim Boden auf dem Weg zu den Sternen und bahn mir mit diesem Beat einen Weg durch den Lärm. Ich sag dir, hör mir gut zu, dieses Mal nur, ich war schon tot, doch das ist meine Wiedergeburt. Und du sagst mir alles, was du tust, ist Leben um zu sterben. Doch keiner von euch kann mich stoppen auf meinem Weg zu den Sternen. Was wollt ihr Punks mir erzählen? Schaut her, ihr steht unten leer. Was ist heißt auf alles zu scheißen, was ihr redet und erklärt. Du sagst mir alles, was du tust, ist Leben um zu sterben. Doch keiner von euch kann mich stoppen auf meinem Weg zu den Sternen. Was wollt ihr Punks mir erzählen? Schaut her, ihr steht unten leer. Was ist heißt auf alles zu scheißen, was ihr redet und erklärt. Schau her, wir sind weit gekommen. Heute schreibe ich was und mache einen Klassiker mit jedem zweiten Song. Während jeder von euch nicht weiß, was er gerade schreiben soll, weiß ich nicht, welchen Track ich Leuten zuerst zeigen soll. Glaub mir jetzt einfach, ich stecke mir die Ziele hoch. Ich hab nicht viel echte Homies, denn es gibt zu viele Hoes. Ich bin nicht wie ihr, ich will nicht jedem Text im Spiegel glauben, doch kann dafür wirklich ohne Probleme in den Spiegel schauen. Ich bin kein Poet, doch weiß, dass was ich schreibe wirklich ist und dass keiner von euch auf Instrumentals so wirkt wie ich. Wahrscheinlich siehst du die Dinge anders, wenn du 40 bist. Scheiße, wo ich später landen werde, weiß ich wirklich nicht. Es geht um hier und jetzt, ich bin hier und rap, denn es gibt draußen einfach zu viel Dreck, der mir zusetzt. Ich mach Papier zu Tracks, vielleicht kapierst du es, wenn ich nach dem Stern greife, mein ich Cash, Bier und sag dir alles, was du tust, ist Leben um zu sterben. Doch keiner von euch kann mich stoppen auf meinem Weg zu den Sternen. Was wollt ihr Punks mir erzählen? Schaut her, ihr steht unten leer. Was es heißt, auf alles zu scheißen, was ihr redet und erklärt. Du sagst mir alles, was du tust, ist Leben um zu sterben. Doch keiner von euch kann mich stoppen auf meinem Weg zu den Sternen. Was wollt ihr Punks mir erzählen? Schaut her, ihr steht unten leer. Was es heißt, auf alles zu scheißen, was ihr redet und erklärt.